Was hab ich noch zu verlieren? Familiär steh ich allein. Ich da thematisch geht zur Zeit ums gleiche jede einzelne Song. Und dass es mir eigentlich nur scheiße geht, kann ich keinen absten Song. Was launisch gesehen, nicht wirklich wie in dieser Staaten soll ich. Aufträge, ja, sind da, doch warten muss man. Auf ein okay oder Antwort bin ein harter Busche. Sehr zart, deshalb bleib ich drauf, bis was außerschaut. Und in alleinigen Momenten ist, wo's mal das außer hat. Wo's mal das außer hat, plötzlich außer Traum. Doch ich bleib stark, ja, da glaub ich drauf. Muss Geld verdienen, Rechnungen sind mehr geworden. Zusätzlich irgendwo nur hackeln, na das Geld nicht klar. Es ist der Anfang vor dem Dram mit der Selbstständigkeit. Musikalisch gesehen, was zum Glück sollten zum Spammer. Finanziell bin ich zufrieden, doch die Sau von da begleitet mich ein Leben lang pausenlos. Alles wird sich auflesen, jedes Problem wird behandelt und irgendwann die Luft aufgeht. Im Innern weiß ich eh, ja, das Leben ist schön, doch ich schwör, war mal ständig unter Druck, so stets. Alles wird sich auflesen, jedes Problem wird behandelt und irgendwann die Luft aufgeht. Im Innern weiß ich eh, ja, das Leben ist schön, doch ich schwör, war mal ständig unter Druck, so stets. Wo ziehen wir hin, ist die Frage, die wir uns auf einmal stellen. Was hält uns so da, Gründe hunderte Föhn? Job, Freund, Horn, das war's, Freund, sing vielleicht der Wecker, kommst allein, ich halt klar. Will man das, es ist sicher für Gewohnheit da, Zukunftsbezogen ist vielleicht Arsch, wenn man so sein kann, doch so einen Job wieder zu kriegen, dass es finanzieller ausgeht, dass die Mucke weitermachen kann, hab ich drauf gewähnt. Und auch wenn ich weiß, dass sich alles irgendwann richten wird, hab ich trotzdem Angst, dass mein Leben irgendwann geschissen wird. Der Arsch hat noch nicht mehr muss, weiß musikalisch nimmer geht, dass ich wo Wohnung kann hab und wie alles fällt. Positiv zu denken fällt mir schwer, an manchen Tagen versuch Aufträge zu kriegen, doch vor 10 Absagen ist auch vielleicht dabei und es zahlt sich über Monate, doch zugegeben was ich hab's geschafft, so gesehen. Alles wird sich auflesen, jedes Problem wird behandelt und irgendwann die Luft aufgeht. Im Innern weiß ich eh, ja, das Leben ist schön, doch ich schwör, war mal ständig unter Druck, so stets. Alles wird sich auflesen, jedes Problem wird behandelt und irgendwann die Luft aufgeht. Im Innern weiß ich eh, ja, das Leben ist schön, doch ich schwör, war mal ständig unter Druck, so stets. Alles wird sich auflesen, jedes Problem wird behandelt und irgendwann die Luft aufgeht. Im Innern weiß ich eh, ja, das Leben ist schön, doch ich schwör, war mal ständig unter Druck, so stets. Alles wird sich auflesen.